Guten Abend, ihr Strauchdiebe! Macht mir eine Riesenfreude, mal in Schlesien zu spielen. Hätte ich gar nicht für möglich gehalten. Heute in Mücker, demnächst mal in Breslau. Aber wenn wir wieder in Breslau sind, wa, meine Herrschaften? Der Hut ist scheiße, wa? Rucke die Kuh! Ja. Gib mir ein A! Gib mir ein A! Ein bisschen lauter, aber seid ihr denn mit eurer Lungen? Gib mir ein A! Fang an! Verbrüchte mich hier, die Pferde nicht ab, wo ich mich warm. Und das erwartet er wieder, dann tue komm, dann war nur Spruch. Ich dachte es an der Zelle und schenkte zur Kresse weg, du. Das erste Mal in Ordnung, dieser wahre Stern, die dunkle Leute gebelegt hat. Doch wenn ich dich nicht irgendwo, wo ich gemerkt bin, wo alleine lernt. Ich kann alle unter Fenster, alle Vögel sind schon da. Alle fertig, alle! Danke, Kameraden, danke. So, ich habe jetzt den Zettel verbummelt, wo ich aufgeschrieben habe, wie die Titel heißen. Gib mal her. Ja, Schnaps rübergekippt, Schweine. Ja.